Transparenz für die Ohren. Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Team Polgef am 9.05.2017. Wir sind momentan noch eine relativ kleine, lauschige Runde. Protokoll machen im Prinzip alle, den Hut hat Michael Kittlaus auf. Moderation mache ich, Aufzeichnung mache ich auch. Dann sind wir beim Organisatorischen. Hat jemand organisatorische Dinge? Das hört sich nicht so an. Dann wären wir bei den laufenden Projekten. Hier die bundesweiten Themenwochen. Michael, gibt es da was Neues? Ja, wir sind fast durch mit den Vorbereitungen. Es wird einen Flyer geben. Wir hatten ja schon einen Entwurf fertig gemacht. Den habe ich nochmal der AG Datenschutz geschickt. Es kamen noch ein paar Hinweise, die werden wir noch einarbeiten, so wie es reinpasst. Und auch der Druck ist im Prinzip vorbereitet. Das wird dann über Berlin laufen. Also ich denke, nach der NRW-Wahl können wir uns dann auf einen Termin für die Themenwoche verständigen. Na, das klingt doch mal sehr hoffnungsvoll. Hat noch jemand Fragen an Michael? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir beim Wahlkampf NRW. Gibt es da jemanden, der Dinge erzählen kann und möchte? Der läuft mit Sicherheit. Und das Maschnicht da ist, wundert mich ehrlich gesagt nicht. Wir befinden uns ja im absoluten Endspurt da drüben und halten natürlich alle ganz fest die Daumen. So, dann sind wir beim Bundestagswahlkampf. Jürgen. Moment, kurze Nachfrage. Wer ist denn am Dienstag in der LGR, am Sonntag in der LGS in Düsseldorf zur Feier? Du, ich vermute mal der Landesvorstand, die Abgeordneten und Paki und Pascal mit Sicherheit auch. Also nur der harte Kern nehme ich an. Und ja, keiner. Nicht, dass ich wüsste. Kommt von euch jemand? Ja, ich wollte auf jeden Fall hinfahren, deswegen frage ich ja. Ja, da scheinst du im Moment etwas allein zu sein. Kannst ja noch mal auf die Mailingliste einmal schubsen. Vielleicht kommen da doch noch ein paar andere. Mach ich. Okay, dann sind wir beim Bundestagswahlkampf. Jürgen. Schönen guten Abend. Ja, erste Entwürfe für die Flyer Claim Slogan liegen bald vor. Das heißt, sie sind stellenweise erstellt, liegen jetzt bei der Designerin, die sie dann umsetzen muss und umsetzt. Heute haben wir nochmal die Begleitung des nationalen IT-Gipfels in Ludwigshafen, der am 12. 13. Juni stattfindet, angestoßen. Da kamen ein paar geile Ideen, weil das eigentlich so ein abgehobener Gipfel ist. Ich tue ja gleich mal noch einen Link bei, so zum Beispiel, dass da Firmen sich treffen, wenn man 15.000 Euro bezahlt, kann man abends dann natürlich auch auf so einer Party teilnehmen und alle solche Scherze. Wir überlegen uns da, ob wir da nicht wirklich mal was extrem anderes machen als IT-Partei. Da sind also Ideen gefragt und natürlich müssen auch Piraten mitmachen, deshalb Save the Date. Ist blöd, weil es ein Montag-Dienstag ist. Wir haben uns deshalb entschlossen, den Sonntag dazu zu nehmen, wo wir schon mal was machen. Aber den Montag müssen wir auch, weil halt Leute vor Ort, natürlich, weil die erst montags vor Ort sind. So, bei der Finanzierung der Bundestagswahlkampagne gibt es noch für Länder Erklärungs- und Infobedarf. Da sind wir gerade dran. Ist nicht alles ganz so schön, wie es sein soll. Aber ich denke, auch das kriegen wir geregelt. Dann natürlich durch die Verschiebung des Website-Relaunch ergaben sich auch leichte Probleme bei der Veröffentlichung von den Claims und der Illustrationen. Das verschiebt sich jetzt auch alles ein bisschen nach hinten, weil man dazu die Webseite benötigt, um halt auf viele Dinge hinzuweisen. Ich habe aber vollstes Verständnis für die Ersteller der Webseite oder für die Programmierer und die Macher. Bei den wenigen Ressourcen ist das wirklich ein Mammutobjekt und man kann sich da eigentlich nur noch im Voraus bedanken, dass es überhaupt klappt und nicht meckern, dass es noch nicht so weit ist. So, dann, was steht da drunter? Wer hat das geschrieben? Ich glaube, der Thomas. Ja, das, die Themen, also klar, der Relaunch der Webseite ist verschoben worden nach der Wahl in NRW, was jetzt auch Sinn macht, damit man nicht auf einmal zwei Kampagnen miteinander vermischt und da ein bisschen durcheinander kommt. Ich denke, da hat auch jeder Verständnis für. Und ob das Bundestagswahlkampf komplett zur Verfügung stehen muss, da sind wir gerade noch am Diskutieren. Aber ich denke, das Programm zur Bundestagswahl wird auch auf der neuen Webseite vorhanden sein. So, gibt's hier Fragen? Ich habe eine Frage. Wir haben da gestern kurz drüber gesprochen. Nächste Woche haben wir wieder einen Kandidaten-Mumble im Anschluss an die Team-VGF-Sitzung. Und ich hatte vorgeschlagen, angeregt, dass jemand vom Social-Media-Team für den Abend, für die Runde zur Verfügung steht, weil ja etliches vorbereitet wird für diesen Social-Media-Bereich. Und ich will das auch gerne weitertragen, auch hier in Niedersachsen, bis zu den untersten Ebenen, und hätte gern so langsam sozusagen eine Anleitung, was Leute wirklich oder Mitglieder Piraten machen können, konkret, um die Kampagne zu unterstützen. Also wir beraten zum Beispiel auch so ein Team vor für die Kommentierung von Online Berichten von Zeitungen. Da kann man in die Kommentarfunktion gehen, das habt ihr ja gemacht, kommt ja auch von euch die Anregung aus Rheinland-Pfalz. Und dann möchte ich aber wissen, wenn ich das gemacht habe, was muss ich dann genau tun, damit das auch weiter verbreitet wird und so weiter. Also so dieser technische Ablauf, da sollten wir uns langsam verständigen. Und ich würde mir wünschen, dass nächste Woche vom Social-Media-Team da jemand kommt. Hatte Patrick mit dir gestern noch gesprochen darüber? Weil wir müssen das in die Einladung mit reinnehmen. Nein, gesprochen hat mit mir keiner. Ich kann wahrscheinlich auch nächsten Mittwoch nicht, werde ich dann weitergeben. Ich sag dir Bescheid. Vielleicht kannst du ganz kurz einen Text entwickeln. Ich verschicke den aber. Da habe ich kein Problem mit, auch 2-3 Tage vorher. Naja, es muss ja erstmal mit dem Social Media Team Rücksprache gehalten werden. Die sind teilweise wohl krank, ob nächsten Dienstag jemand zur Verfügung steht. Und dann kann man das ja zum kurzen Einladungstext machen, dass eben jemand vom Team da ist und dass wir dann so technische Vorbereitungen besprechen können. Ich schaue das mal auf die Social Media, also auf die Öffentlichkeitsarbeitsliste, ob da einer Interesse hat und auch weiß, was er dann dort vor Ort macht. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Und zwar ist gestern auch zur Sprache gekommen, dass wohl durchaus positive Presseberichte über die Piraten jetzt erschienen sind in Schleswig-Holstein und wohl auch erscheinen in NRW. Allerdings mit dem Schlusssatz, dass es ja schade ist, sie hätten gute Arbeit gemacht, aber sie würden ja nicht wiedergewählt. So, diese positiven Berichte, die hätte ich gern für meinen eigenen Wahlkampf, weil eine bessere Vorlage für unseren Bundestagswahlkampf, als dass über uns geschrieben wird, dass wir in den Landtagen gute Arbeit geleistet haben. Bessere Werbung können wir uns ja kaum vorstellen. Ist jemand vom Presseteam in der Nähe? Nee, da müsstest du dann wahrscheinlich auch tatsächlich mal zur Redaktionssitzung am Montagabend. Thomas? Ich bin auch Presseteam. Wird gesammelt, es muss jetzt die letzten Tage nicht gesammelt worden, weil Thomas Ganzko durch diese Geschichten in Niedersachsen ein wenig eingespannt war und auch sich ja vorher entschuldigt hat, weil der Termin nicht eingebunden ist. Also die werden im Pressespiegel erscheinen, also da können wir von ausgehen. Ja, vielleicht könnte man da so die Besten zusammenstellen, weil, wie gesagt, ich halte das für extrem gutes Wahlkampfmaterial für uns. Brauchen wir nur gucken, wenn es drinsteht, dann brauchen wir nur reingehen und können wir uns ja selber rauskopieren. Richtig. Ich fürchte fast, dass im Presseteam zu wenig Manpower ist, als dass die das leisten könnten. Okay, habt ihr noch Fragen an den Navigo? Fragen nicht. Ich habe eigentlich eine kleine Ergänzung, weil ich heute zufällig mit dem Basketball gesprochen hatte. Ja, sag. Meine, im Grunde genommen, wir machen Bundestagswahlkampf. Wir sollten eine für sich jetzt langsam anfangen, dass wir auch mal die Länder vernetzen, nochmal wirklich bewusst auch mit dem Bund, auch mit dem Bundespresseteam, auch wirklich auch vielleicht mit dem Bundespressesprecher. damit wir mal absprechen können, wie wir, ich drücke es mal so aus, das sind vielleicht noch nicht mal meine Worte, so ein gewisses Grundrauschen auf Dauer wieder erzeugen können, auch in der Presse, weil da muss man natürlich manchmal ein bisschen jetzt die Strategie ein bisschen ändern, weil momentan sind wir ja pressetechnisch immer so nett und freundlich unterwegs. Und vielleicht ist das mittlerweile auch der falsche Weg. Das können wir gerne wieder machen, wenn wir irgendwo gleich mal wieder in ruhigere Fahrwasser kommen. Derzeit müssen wir wahrscheinlich gucken, dass wir ganz anders auch im, sag ich mal, Pressegedie durch die Gegend marschieren. Aber das muss gemeinsam besprochen werden. Vielleicht wäre es mal eine Anregung in die Länder, dass wir uns hier auch gemeinsam mal mit dem Bundespressesprecher zusammenklucken und einfach mal gucken, richtig, wie man solche Strategie aufbaut. Ja, soweit ich weiß, ist da auch sowas in der Art geplant für die Marina Kassel. Michael. Ja, ich hätte noch eine Frage an den Vagio, und zwar, ich war jetzt letzte Woche nicht da, und zwar geht es um das Geld, was jetzt die Länder für das Wahlkampfteam, für die Kampagne und auch Werbespot und auch für die für die Spitzenkandidatenteam, für die Reisekosten, das Geld, was die Länder bereitgestellt haben. Ist es so, dass du da auch drüber Zugriff hast, oder ist es so, dass da wieder du erst beim Bund das genehmigen lassen musst? Weil ich habe da irgendwelche Gerüchte gehört. Ich wollte das einfach mal klargestellt haben. Etwas schwierig. Ja, das habe ich auch oben geschrieben. Bei Finanzierung der Bundestagskampagne gibt es für die Länder noch Erklärungs- und Infobedarf. Es haben sich da ein paar Probleme ergeben. Ob es Probleme sind, weiß ich nicht, aber doch. Es gibt da ein paar Haftungsgründe, die beachtet werden müssen. Es gibt da ein paar Satzungs- oder auch GO-Dinge des Bundes, die beachtet werden müssen. Und es ist zurzeit gerade nicht so, dass wir von der Orga das letzte Wort haben. Da wird aber wieder dran gearbeitet, dass das kommt. Und ich bin guter Hoffnung, dass da ein gegenseitiger Konsens relativ schnell gefunden wird. Wir sind da also mit Hochdruck dran. Und dann, denke ich, wird das Geld von den Ländern, was zurzeit noch bei den Ländern liegt, auch in diesen Topf einfließen. Und wenn es gar nicht geht, ja, dann müssen wir uns einen Plan B überlegen. Zurzeit, ja, gebe ich dir recht, ist es etwas schleppend, aber es liegen auch noch keine größeren Ausgaben an, die wir jetzt betätigen müssen, aber die werden jetzt in Kürze kommen, da, wie gesagt, Designer und Illustratoren und so weiter ja schon kräftig am Arbeiten sind. Und bis dahin müssen die Sachen geklärt werden, aber das sollte funktionieren. Ja, also so prinzipiell gesehen, ich jetzt mal kurz in meiner Eigenschaft als Polgef Bayern, muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe immer noch nicht so ganz, wo das Problem eigentlich ist. Weil ich meine, gut, wir haben einen Wahlkampftopf, der geht aufs Konto des Bundesverbandes. Folglicherweise verwalten die das auch offiziell. Wo jetzt das Problem ist, wenn das Wahlkampfteam sagt, Freunde, wir brauchen für dieses und jenes die und die Summe, seid doch bitte so nett und macht mal eben einen Umlauf, und dann macht unser Bundesvorstand einen Umlauf. Ich sehe das Problem ernsthaft nicht, dass die Länder haben. Ganz ehrlich, das erschließt sich mir hinten nicht und vorne nicht. Wir machen das in Bayern die ganze Zeit schon so. Wir haben ja die Bezirksebene noch dazwischen. Da ist es eine ähnliche Geschichte. Und das funktioniert fabelhaft. Also irgendwo fehlt mir das Verständnis. Wortmeldung. Ja, bitte. Also ich war jetzt nicht in Chemnitz anwesend, ich habe da aber die Informationen, die dort gelaufen ist, von mehreren Leuten gehört. Also auch von meinem eigenen Schatzmeister in Brandenburg. Der hat mir genau das bestätigt, und ich habe aus allen Quellen gehört, dass es hier beabsichtigt gewesen ist, dass da hier quasi nur eine Auftragsverwaltung im Bund stattfindet, die Länder quasi dem Länder, die Gelder den Ländern gehören, das Wahlkampfteam verantwortlich ist dafür und der Bundesvorstand hier quasi der Bundesschatzmeister ausführendes Organ ist. Es hat alle Landesverbände, die unter dieser Prämisse ihre Beschlüsse getroffen haben, absolut düpiert, weil man unter ganz falschen Voraussetzungen eine Entscheidung getroffen hatte, Gelder zur Verfügung zu stellen. Und mit dieser Entscheidung, die dort getroffen wurde, Woche Donnerstag, stand drin, ganz expresses Verbe, das Geld wird dem Bundestagswahlkampfbudget zugeordnet. Und kurz gesagt, das war die Übersetzung, die Gelder, die die Länder dort in die Auftragsverwaltung, in den Bund geben, werden jetzt vom Bund vereinnahmt. Und das hat natürlich massiv verständlicherweise zu Unmut geführt. Ja, das ist ganz toll. Den Antrag habe ich völlig anders verstanden. Aber Kinders, macht, was ihr wollt. Das macht die Sache auf jeden Fall nicht einfacher. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, irgendwann müssen wir auch mal mit Geschichten fertig werden. Aber nun gut, das jetzt wieder in meiner Eigenschaft als Polgef Bayern. Gibt sonst noch Fragen an den Navigo? Okay, dann ist Masch inzwischen da. Ich habe noch eine Sache zu dieser Verteilungssache wegen Bundestagswahlkampf. Bei uns, der Robin Geddert, unser 2V, hat da jetzt gestern und heute eine Mail rumgeschickt an die Vorsitzenden, an die 2Vs, damit das auf der virtuellen Marina an jedem 15. Mal geklärt wird. Weil da besteht extremster Handlungsbedarf. Es ist nämlich genauso, wie das eben gesagt worden ist. Der Bufo will da Zugriff auf die Gelder haben. Und das ist nicht, ich sag mal, zweckgebunden. Und darum geht es. Wie gesagt, ich war auf der Bundesvorstandssitzung, auf der es um diesen Beschluss ging. Und ich habe es anders verstanden. Aber Leute, wir hängen sonst demnächst noch, und das muss jetzt nicht sein. Masch ist da, Thema Wahlkampf NRW. Gibt's was Neues von dir? Ja, ihr habt das schon alles geschrieben. Läuft im Endspurt. Das ist eigentlich wunderbar charakterisierend. Also wir sind alle voll dabei. Nach wie vor wird plakatiert. Wir haben noch ein paar Restbestände, die wir noch an die Laternen bringen. Wir flyern, wir sind auf Podien. Wir sind draußen, wir sind bei den Menschen. Und das werden wir bis zur letzten Minute Samstagabend sein. Das ist sehr schön. Vielen Dank. Okay, habt ihr Fragen an Masch? Dann gehen wir weiter zum Piratenradio. Bastian. Naja, normalerweise steht da immer drin, wir machen alles, wir tun alles, was nachgefragt wird. Tatsächlich wird wenig nachgefragt. Wir haben jetzt was vereinbart mit den Sozialpiraten. Wollen wir mal schauen, ob das klappt in einem entsprechenden Interviewformat. Und wer uns gerne haben möchte, einfach an uns schreiben. Ich packe gleich nochmal die Adresse rein. Vielen Dank. Okay, habt ihr Fragen an Bastian? Ich würde es noch gern ergänzen. Wir haben nachher AG-Sitzung von der AG Energiepolitik. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Bastian, dass wir auch nachfragen nach einer Talkrunde zur Energiewende. Und was im Moment ja vorbereitet wird, Mittwochabend haben wir das erste Treffen, ist Thema BGE. Das wird wahrscheinlich die erste Talkrunde werden. Genau, also wir haben ja einen kurzen Draht, ne? Ja, ich wollte nur andeuten, dass das Interesse steigt, und ich hoffe natürlich, dass auch aus dem Bereich Datenschutz, Digitalisierung und so weiter dann Themen vorbereitet werden. Aber das wird sich, glaube ich, auch entwickeln. Ja, das denke ich. Okay, vielen Dank, Bastian. Dann frage ich jetzt mal, ob junge Piraten anwesend sind, die uns Dinge erzählen möchten über das, was sie tun. Das hört sich jetzt gerade nicht so an. Bund Christos ist mit ziemlicher Sicherheit wieder unterwegs. Ich habe da jetzt den Überblick so ein bisschen verloren. Der hat unheimlich viele Termine. Alex ist noch im Stadtrat, das heißt anders, aber ihr wisst, was ich meine, und hat sowieso gesagt, er kommt später, das ziehen wir eventuell nach. Damit sind wir bei Baden-Württemberg und Michi. Ja, wir haben jetzt knapp über die Hälfte der Unterschriften gesammelt für die Landesliste. Ich glaube, wir sind da sogar noch vorne im ganzen Bund. Ich hoffe, die anderen ziehen nach. Wir haben zum Beispiel, leider sammeln bei uns auch hauptsächlich nur Stuttgart und Ulm. Und das ist wie in anderen Ländern auch so, dass eben nur bestimmte aktive Kreise noch sammeln. Und deswegen müssen wir halt das jetzt gucken, dass wir vorwärts kommen. Ich hatte zum Beispiel ziemlich gute Ausbeute auf der Critical Mass und auf dem Global Mariana Marsch. Gerade Critical Mass habe ich innerhalb von, ich glaube, 2 Stunden habe ich über 50 Unterschriften gesammelt, indem ich einfach, hatte noch 2 Helfer, die aber nur ein Klemmbrett gehalten haben. Ich habe einfach die Leute angeschwätzt und es hat eigentlich so gut wie jeder unterschrieben. Also es war echt Wahnsinn. Und falls ihr Fahrradfahrer habt, geht zu Critical Mass, und die am Ende gibt's, also in Stuttgart gibt's danach noch ein bisschen Bier und was zum Essen. Wenn es da auch gibt, dann kann man richtig gut sammeln. Dann haben wir eine Krypto-Party geplant für Journalisten. Am 10. Juni ist das E-Sport-Event Ibarok in Ludwigsburg, wo auch Christos kommt und Anja. Und dann haben wir am 29.05. ein Presseteam in der LGS, wo die Stuttgarter Zeitung uns Piraten mal kennenlernen will. Und da wird auch praktisch auch die Anja wird, glaube ich, auch da sein und ich werde da sein und unser Landesvorsitzender, der Philipp Königer. Okay, das war schon aus Baden-Württemberg. Ja, vielen Dank. Dann die Frage in die Runde. Habt ihr Fragen an Michi? Das hört sich nicht so an. Dafür ist Alex inzwischen da. Alex, erzähl doch mal, was im Bund los ist. Herr Niedermeyer. Ach, er ist noch gar nicht drin, oder wie? Er versucht gerade reinzukommen, so wie es aussieht. Okay, dann war ich jetzt zu schnell. Ich hatte nur das Pad offen direkt vor der Nase. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal mit Bayern weiter. Unterstützerunterschriftensammlung läuft, wenn auch leicht schleppend, aber das wird noch werden. Kommendes Wochenende ist Bayern Marina. Wir machen Fotos und Interviews mit den Kandidaten, machen ein Diskussionstraining, eine Presseschulung und schubsen schon mal die Programmüberarbeitung für die Landtagswahl in Bayern 2018 an. Gibt's dazu Fragen? Wann habt ihr Landtagswahl? September nächstes Jahr. Mitgekriegt, ja, ne? Ja. Okay. Gut, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, geht's Richtung Berlin zu FJ, der ja auch anwesend ist. Ja, hallo, grüßen die Runde. Also in Berlin haben wir diese Woche jetzt grünes Licht bekommen vom Datenschutzbeauftragten, das Liquid Feedback, also jetzt als Meinungsfindungstool wieder in Berlin, also auch um Beschlüsse, die dann halt bestätigt werden, von Landesmitgliederversammlungen zu fällen. Dazu werden wir einladen. Das soll jetzt in der nächsten Woche passieren. Wir hatten hier auch einen tollen Global Marihuana Marsch in Berlin. Tolle Leute da, leider klein, könnte größer sein. Es waren vielleicht dann so 150, 200 Leute, aber kann ich bestätigen, dass man da gut Unterschriften sammeln konnte. Nicht ganz so klasse wie die Quote gerade. Also ich habe mir dann ja ein bisschen länger gebraucht. Deswegen läuft es in Berlin auch noch schleppend. Es sind auch gerade Leute hier auf der Republika, die gerade in Berlin läuft, noch bis Donnerstag, glaube ich, oder Freitag. Der Simon ist da immer wieder, auch aus Sachsen-Anhalt. Die Luise ist da unterwegs. Und ansonsten kommende Termine, vielleicht ganz wichtig, die BGE-Tour kommt hier am 20. Mai nach Berlin. Am 21. Mai machen wir hier eine große Bootsdemo mit der Peace, sofern sie wieder läuft. Die wird gerade repariert. Das heißt, wenn jemand zufällig nach diesem Termin vielleicht auch einfach mal zum Entspannen oder nach dem Wahlkampf ist, vor dem Wahlkampf oder wie auch immer, der geht dann ja richtig los auf Bundesebene, nach Berlin kommen will, sind das vielleicht auch günstige Termine, das Wochenende sozusagen, das übernächste. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Ja, ich habe eine Frage an Franz Josef. Franz Josef, kannst du dich mal mit mir in Verbindung setzen? Es geht wegen der BGE-17-Tournee bei euch. Ich hätte ganz gerne ein bisschen Informationen, wie viel Plakate und Handzettel ihr benötigt oder verteilen wollt. Ich habe das mal schon über die Mailinglisten verschickt, habt aber da noch keine Rückmeldung bekommen und ich würde ganz gerne die Sache diese Woche fertig machen. Ja, alles klar, ist ja wichtig. Ich kontaktiere dich gleich. Gern. Ja, einfach per E-Mail. Du hast meine E-Mail-Adresse, ne? Dann können wir das klären. Jo, mache ich gleich. Danke. Okay, sonst noch Fragen an Franz Josef? Dann sind wir jetzt bei Alex, der es inzwischen ins Mumble geschafft hat. Schönen guten Abend. Guten Abend. Jetzt bist du nicht mehr zu hören. Die Push-to-Talk-Taste gedrückt halten vielleicht? Sorry, bin ich jetzt wieder zu hören? Ja. Gut, zu welchem Punkt soll ich berichten? PolGF-Berichte oder? Ja, PolGF-Bund. Gut, PolGF-Bund. Also ich muss sagen, die letzten zwei Wochen hatte ich viel mit Kommunalpolitik zu tun. Wir hatten halt mehrere Ausschusssitzungen und die Stadtverordnetenversammlung. Es gab nur einen einzigen Antrag, das war unserer. Ging auch hoch her. Deswegen. Ja, und momentan planen wir hier gerade so ein paar Sachen, wo die SPD halt trommelt, wo ich halt gegenschieße mit Datenschutz und Bürgerrechten etc. Deswegen bin ich gerade nicht beliebt, aber das macht nichts. Bei der Zeitung noch viel weniger, das macht auch noch viel weniger, weil auch ich damit rechne, dass die 2019 wieder nicht über uns berichten werden. Gut, davon abgesehen. Ansonsten gucke ich, dass ich irgendwie Unterstützung kann in Hamburg beim G20-Gipfel. Ich versuche irgendwie Leute hier aus Bremen zusammenzutrommeln, die dann auch am 8.7. nach Hamburg fahren. Und ansonsten habe ich diverse Telefonate geführt wegen der letzten Buchvorsitzung. Ich konnte ja nicht teilnehmen, weil wir da eben die Stadtverordnetenversammlung hatten. Ich habe gehört, was beschlossen wurde. Ich äußere mich jetzt noch nicht dazu, bin damit aber nicht ganz glücklich, wie es gelaufen ist, kann ich so schon sagen. Aber ich denke, da werden wir noch auch im Buch drüber sprechen. Ja, ich denke, das wäre auch sehr angebracht. Habt ihr jetzt Fragen an Alex noch? Wenn nicht, würde ich gleich mit Bremen weitermachen. Nö, weil vorher ist noch Brandenburg. Ach, ich dachte, wir haben schon. Ach, nicht stimmt. Alles klar, gut, mein Fehler. Gut, passt. Okay. Ja, da hat Bastian nachrichtlich reingeschrieben. Bist du so nett und erzählst es? Ja, ich mach das jetzt mal so einfach freihändig, weil keiner sonst mutig genug ist, für Brandenburg zu richten. Also zunächst erstmal haben wir am Wochenende, am Samstag, unseren Wahlparteitag in Oranienburg. Natürlich alle herzlich eingeladen. Ist auch irgendwie mit der Bahn sogar erreichbar. Also geht schon. Wir haben die nächste AV. Wir brauchen im Prinzip hier drei, um alle Wahlkreise voll zu machen. Das ist für den Wahlkreis 59. Das ist in der Pipeline und wird wahrscheinlich in den nächsten 4 Wochen so umgesetzt werden. Wir sammeln fleißig Unterschriften, könnte noch besser sein. So Schätzungen sind etwa 500 Landesliste und bei den Direktkandidaten sieht es auch nicht so schlecht aus. Also das sollten die weitgehend hinbekommen. Gläserne Mobil ist wieder auferstanden. Wir haben es ein bisschen umgebaut und innen beleuchtet, ganz schick. Wer vielleicht auf Twitter geguckt hat, hat das gesehen. Kann auch schauen, wo über das Gläserne Mobil im Web was zu finden ist. Und das dient demnächst als rollende Vorstandssitzung, weil wir wollen Bürger ja gerne mal zeigen, wie so ein Vorstand einer Gliederung eine Sitzung macht, wo auch dann jeder auf dem Marktplatz von mir das zuhören kann. Und als mobiles Radiostudio. Das sind so die weltbewegenden Neuheiten aus Brandenburg. Sehr schön, vielen Dank. Gibt's Fragen? Ich hätte mal eine Frage zu etwas anderem. Wer betreut bei euch den Twitter-Account Brandenburg? Ich könnte sagen, das wüssten wir auch alle gerne. Vermutlich das Presseteam, aber wir wissen, also ich weiß es nicht. Okay, weil ich hatte eine pragmatische Frage. Ihr hattet mal so eine gute Pressemitteilung Anfang der Woche, die wollte ich eigentlich auf unsere Website übernehmen und hatte dann erst kurz Vorstand angeschrieben und dann auf Twitter, weil ihr die da verbreitet habt, aber leider keine Antwort bekommen. Vertrauensvoll kannst du den Thomas G., der unter mir ist, gerade in Sarg, ruft es ansprechen oder mich. Wir kriegen das schon irgendwie weitergeleitet. Ja, das ist die eine Variante. Die andere ist Guido Körber, der ist momentan für das Presseteam verantwortlich. Und mich dünkt, dass er auch Zugriff, naja, nicht direkten Zugriff hat, aber indirekten Zugriff hat über das Presseteam zu dem Twitter-Account. Ich werde Guido dann beim nächsten Mal ansprechen. Wir haben schon mehrfach miteinander gequatscht. Okay, wunderbar. Damit sind wir bei Bremen. Alex, jetzt darfst du. Ja, und gerade noch eingetragen. Wir hatten am 30. Landesparteitag in Bremen. Ich konnte leider nicht teilnehmen, weil Bremerhaven halt gesehen war. Aber wir haben einen neuen Landesvorstand, der fast der alte ist. Die Namen sind eingetragen. Wir haben auch eine Aufstellungsversammlung gehabt. Die Wahlliste für das Land Bremen steht auch. Auf Platz 1 ist der Foxbot. Ich habe einen Link dazu reingepackt. Der wird natürlich von der Liste fliegen, weil keine natürliche Person, aber das haben die Bremer so entschieden, auch als PR-Aktion, mehr oder weniger. Dann ist auf der Landesliste Platz 2 Erich Sturm, Arend Vogländer Platz 2 und Volker Menge Platz 4 und Direktkandidaten für den Wahlkreis 1 Bremen ist Arend und Direktkandidaten für den Wahlkreis 2 Nordbremerhaven bin ich. Ansonsten haben wir am 13.05.2017 die BGE 17 Tour in Bremen. Dort bin ich auch vertreten für die Piraten und nehme dort an der Podiumsdiskussion teil. Tja, das hört sich ja ziemlich fabelhaft an. Gibt's Fragen an Alex? Das hört sich nicht so an. Dann rufe ich jetzt mal nach Hamburg. Ist da jemand da? Dann gehen wir mal davon aus, dass die Dinge tun. Und somit wären wir in Hessen. Michael? Ja, es gibt nicht viel zu berichten. Bei uns läuft der Bundestagswahlkampf in Form von der Programmgruppe Wahlen, Projektgruppe Wahlen, wenn auch schleppend wie bei euch in Bayern. Ergebnisse liefere ich noch nach, wie der Stand bei den einzelnen Sachen ist. Der Sibelino und ich hatten ein kurzes Treffen am Rande von der Veranstaltung in Michelstadt mit Mehr Demokratie e.V. Deren Ziele decken sich sehr gut mit unseren. Ich glaube, da sind wir auch strategischer Partner bei denen. Da bleiben wir weiter im Gespräch. Und ich bin gerade dabei, schon die Landtagswahlen 18, die wie bei euch in Bayern auch im September nächsten Jahres sind, vorzubereiten. Weil bei uns dreht sich ja erstmal alles 3 Monate um die Tool-Diskussion, bevor wir anfangen, irgendwas Programmatisches zu machen. Aber das läuft. mehr gibt es eigentlich auch nicht, ansonsten Standardprogramm. Okay, vielen Dank. Gut, habt ihr Fragen an Michael? Das hört sich nicht so an. Aus Mecklenburg-Vorpommern sehe ich hier jetzt gar keinen. Dann trage ich es schnell vor. Pressewirksame Präsentation der Landesliste in Vorbereitung. Damit es eine Überraschung wird, halten Sie die Liste noch bei sich. Keine Mitteilung auf der Internetseite, Twitter oder Ähnliches. Der Landesverband macht bei der digitalen Revolution auch nicht mit. Ohne Tunnel haben wir keinen Zugang zur Mitgliederverwaltung. Sammlung Unterstützerunterschriften ist in Schwerin gut angelaufen. Fragen dazu können leider nicht beantwortet werden, mangels Anwesenheit von Menschen. Nur eine Bemerkung. Alleine diese Zurückhaltung der Liste würde bei uns in Hessen zum Tode jedes Vorstandsmitglieds führen, weil wir wollen ja schließlich die vollkommene Transparenz. Ja, meine Güte, jeder wie er meint, wie er es machen will und wie er es kann. Gut, Niedersachsen. Adam ist krank, Thomas kann heute auch nicht, er bleibt uns übrigens erhalten. Folglicherweise lese ich jetzt mal vor, was Thomas ins Pad geschrieben hat. Ergebnisse der Landesmitgliederversammlung. Neuer Schatzmeister ist Vincent Lübcke aus dem KV Stade. Wahlprogramm zur Landtagswahl 18 erweitert. Dazu gibt es einen Link im Pad. Altes Grundsatzprogramm in ein allgemeines Programm überführt. Neues Grundsatzprogramm ist erheblich kürzer. Dazu gibt es auch einen Link. Ergebnisse der AV-Landtagswahl 18. Sie haben eine Liste und Sie haben sie verlinkt. Auf Platz 1 ist völlig unerwarteterweise Thomas. Das weiß ich auswendig. Aufstellung der Direktkandidaten schreitet voran, wird in der Summe aber wohl auch kaum mehr bringen als zur Bundestagswahl. Thema Bundestagswahl, aktuell 12 Direktkandidaten, wenn alle 200 Unterstützerunterschriften zur Landesliste schaffen, die ist safe. Denn Unterstützerunterschriften sammeln ist nach wie vor schwierig, auch dazu ein Link im Pad. Nach der NRW-Wahl soll nochmal eine Mail an alle Mitglieder gehen, die auf die Situation aufmerksam macht, zusammen mit Links und Formularen. Die nächste Sammelaktion ist geplant im Rahmen von Containern ist kein Verbrechen. Auch dazu gibt es einen Link im Pad. Lesen gegen Überwachung, CSD Hannover. Aktionen über die Mailinglisten und Vorständeliste bekannt gemacht. Zusätzlich noch Unterstützerunterschriftenaktion gegen Glyphosat, die auch nochmal Gelegenheit bieten könnte. Da sind haufenweise Links im Pad, guckt's euch durch. Und damit wären wir in Nordrhein-Westfalen bei Masch. Ja, ich darf berichten, unsere IT läuft wieder vollständig. Wir hatten da ja eine Zeit lang Probleme, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Das ist dank unserer AG-Technik jetzt und sehr, sehr viel Fleiß, hohem stundenmäßigen wie auch intellektuellem Einsatz endlich wieder vollständig laufend. Auch bei uns gab es ein paar GMMs, die gut gelaufen sind. Duisburg, Dortmund, Düsseldorf richtig sehr gut und Köln war etwas weniger besucht. Vielleicht sind die alle noch Düsseldorf. Ja, zum Thema Wahlkampf ist hier oben. Wir ziehen alle dran. Wir machen das bis zur letzten Minute. Michelle ist in den letzten Tagen auf vielen Kanälen zu sehen gewesen, zu hören gewesen. Sowohl im Fernsehen auf unserem lokalen Sender WDR, als auch bei RTL, im WDR-Hörfunk und auf anderen Kanälen. Das kriegt ihr alle hoffentlich über Twitter mit, weil das hoffentlich von euch allen auch geteilt wird. Damit wäre ich schon beim letzten Punkt. Bitte euch die letzten 5 Tage vor der Wahl jetzt noch richtig Gas zu geben und uns mitzuhelfen, unsere Social-Media-Beiträge zu verbreiten. Bespielt die alle, liked die, fafft die, retweetet die, teilt, was ihr könnt. Das hilft uns, damit wir mehr Verbreitung erhalten und vielleicht auch von Leuten, die nicht aus NRW retweeten, mal aus der Filterbubble rauskommen. Das war's schon. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Masch? Das hört sich nicht so an, damit wären wir in Rheinland-Pfalz. Jürgen, bitte. Ja, ist heute auch erstmal die letzte Sitzung als Folge. Wir haben nämlich auch Samstag Landesparteitag mit Vorstandswahlen in Koblenz. Gäste sind gerne gesehen. Ich habe mal einen Link reingesetzt, damit man alles finden kann. Ja, UU-Sammlung läuft langsam. Ich denke, wir haben ca. 350 Stück so. Da sind die aber vom letzten Wochenende noch nicht drin. Auch wir haben auf dem Global Mariana Marsch gesammelt. Leider nicht ganz so erfolgreich wie in BW. An Stückzahlen schon. Es war genauso, dass man schnell, ich denke, wir hatten auch so um die 50 Stück, aber wir wissen daraus nicht, wie viele Leute doppelt und stellenweise auch dreifach abgegeben haben, weil stellenweise drei Parteien gesammelt haben, dann sogar vier. Und irgendwann haben sogar, glaube ich, auch fünf gesammelt, obwohl die BGE-Partei durfte noch gar nicht, hat da auch irgendeinen Shit rumgesammelt. Und ja, da waren es, wenn da nur 150 Leute sind in Mainz, dann ist es dann schwierig, ganz viele abzugreifen. Natürlich haben die gerne gegeben, aber stellenweise waren halt andere schneller, wenn man rechts anfängt zu sammeln und die anderen links, oder wir hatten uns schon aufgeteilt. Wie gesagt, aber ich denke auch, es ist noch machbar. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Jürgen? Auch das hört sich nicht so an. Damit wären wir im Saarland bei Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo, guten Abend. Ich muss nur gerade noch eine kleine Anmerkung nach Hessen machen zum Thema Transparenz. Wir hätten da vielleicht für den Landtagswahlkampf nächstes Jahr noch eine schöne Kampagne übrig. ja, ansonsten, ja, bei uns jetzt halt eben im Moment ziemlich ruhig, bin ich aber auch nicht böse drum, dass man nochmal ein bisschen intern jetzt doch nochmal Ruhe reinkommt. Es sind auch nochmal Leute etwas in Aktivität geraten, die bislang inaktiv waren, was auch schon mal recht positiv ist. Ja, und für nächste Woche entschuldige ich mich schon mal vorab, weil ich, da ich ja im Moment in Personalunion den halben Landesvorstand mache, nächste Woche dann Schatzmeister spielen muss beim SM-Club. Tja, okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen an Thorsten? Auch das hört sich nicht so an. Ist aus Sachsen jemand da? Das hört sich nicht so an, denn tun die Sachsen Dinge. Und damit wären wir in Sachsen-Anhalt bei Ingolf. Ja, gut, steht ja auch alles schon da, aber ich muss ja vorlesen, das Audioprotokoll. Also wir haben auch am Global Mariana Marsch in Halle teilgenommen, haben etwa 40 Unterstützerunterschriften dort sammeln können. Das ist erstmal prinzipiell positiv. Nicht so positiv ist, dass nach meinem Kenntnisstand wir ca. 100 erst haben und ich auch jetzt nicht absehen kann, dass da irgendwelche Leute jetzt loslaufen und die Lücke bis zu 2000 füllen. Also ich bin da, ja, nennt mich von mir als Pessimist, nennt mich auch Realist, wie ihr es gerne hättet. Zum Optimismus besteht für mich jedenfalls an der Stelle kein Anlass im Moment. Wir haben am Donnerstag Vorstandssitzung, da werde ich auch nochmal die Glocke läuten, ja, um vielleicht ein paar Leute aufzuwecken. Ja, aber das ist jetzt mal einfach Stand der Dinge. Eine Idee zu den Unterstützerunterschriften war, dass wir zusammen mit der Unterschriftensammlung für mehr Lehrer, da gibt es ja so ein Begehren, wo man 30.000 Unterschriften Sachsen-Anhalt sammeln muss, um 1.000 Lehrer einzustellen. Da unser Schatzmeister dort im Bildungsbereich ganz engagiert ist, könnte da über die Schiene vielleicht ein bisschen was kommen. Dann war ich gestern persönlich in der Antragskonferenz Südostlink, also über den Stromtrassenbau, und habe mal wieder ein Musterbeispiel der Demokratie, allerdings in Anführungsstrichen zu schreiben, mitbekommen. Wer dort nähere Dinge dazu wissen will, möge dann in die AG-Sitzung kommen. Es war recht interessant, auch aufschlussreich für mich. Also AG Energie, wir haben dann 21.15 und zur nächsten AG-Sitzung. Jo, Dankeschön. Habt ihr Fragen an Ingo? Eine Anmerkung. Ja, sprich? Wenn ihr sammelt im Zusammenhang mit der Unterschriftensammlung, dann bitte deutlich machen, dass das zwei getrennte Sachen sind, weil ich meine, mich zu erinnern, dass das woanders ähnlich gehandelt wurde. Ich meine, das wäre die AfD gewesen und die sind mit böse Baden gegangen, weil das nicht deutlich gemacht wurde, dass wir zwei getrennte Sachen gesammelt. Das kann sonst nach hinten losgehen. Ja, also das kann ich den Leuten nochmal sagen. Also für mein Verständnis hätte ich das schon deutlich gemacht. Ich habe ja auch ein paar gesammelt und habe unter anderem die Leute auch darauf hingewiesen, dass es unklug wäre, zwei so eine Listen zu unterschreiben, also BGE-Datei, Partei, unsere Liste und wer da noch so rumgesprungen ist, MLPD, ja, gesagt, eine reicht, ja, beziehungsweise jede doppelte Unterschrift hilft dann keinem im Zweifelsfall. Also das, ja, ist ein guter Hinweis, aber ich dachte eigentlich, dass das jeder, der so Unterschriften sammelt, eigentlich dem Publikum rüberbringen müsste. Jo. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Ich würde gerne noch was sagen, ja. Und zwar, Ingolf, du behältst bitte im Hinterkopf, dass es eine Gruppe gibt, die auf Zuruf in Landesverbände zum Unterschriftensammeln geht. Gruppe um Parsival. Also es scheint ja so zu sein, als wenn ihr tatsächlich in Anführungsstrichen ein Sorgenkind werden könntet und sozusagen der erste Fall für diese Einsatztruppe, Ansprechpartner ist Christos. Ja, gut zu wissen, das werde ich dann meiner Vorstandsvorsitzenden sagen. Also ich werde das nicht einleiten, weil ich das eigentlich für mein Dafürhalten für beschämend finde, dass wir es allein nicht gebacken kriegen, wo wir doch etliche Leute haben, die auch eine große Fresse haben. Ja, ich sage es jetzt mal deutlich. Und wenn dann Arbeit ansteht, kommt da nichts. Ja, und da habe ich halt meine ganz persönliche Meinung. Also ich werde nicht um externe Hilfe schreien, persönlich zumindest nicht. Ja, das auf jeden Fall, aber vielleicht in deiner Eigenschaft als Polgef, weil es ist immer besser, wenn euer LV auch an der Wahl teilnehmen kann, als wenn nicht. Gibt's noch weitere Fragen? Okay, dann frage ich jetzt mal nach Schleswig-Holstein und Thüringen. Ist da jemand da? Dann tun die Dinge und wir sind dann bei den Themenbeauftragten. Gernot. Ja, schönen guten Abend zusammen. Wir haben am nächsten Sonntag wieder Mammelsitzung der Sozialpiraten. Wir werden uns da ein bisschen zusammensetzen und unsere Sozialpolitik mal uns vornehmen. Vielleicht, dass wir das ein bisschen zusammenfassen können, die Punkte. Eventuell daraus einen Wahlkampfflyer erstellen, zumindest als Vorlage, muss man ja natürlich gucken, ob da Interesse besteht, aber das wird auf jeden Fall am Sonntag ein Hauptthema sein. Dann gab es bei der letzten Mammelsitzung der AG BGE eine Diskussion über Sozialstaat 2.0 von Michael Ebner. Er hat seinen Sozialstaat im Dicken Engel vorgetragen. Und wir würden ganz gerne von der AG BGE da ein bisschen mitarbeiten, denn es hat sich ja so angedeutet, dass eben der Sozialstaat 3.0 auch im Wahlkampf vorgestellt werden soll, im Bundestagswahlkampf. Und wir möchten ganz gerne verhindern, dass es nicht heißen soll, dass es ein Vorläufer oder eine schrittweise Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens wäre, oder dass es ein Modell der Sozialdaten für ein Grundeinkommen wäre, das würde uns nicht weiterhelfen. Aber wir finden das eigentlich ganz gut und wir könnten uns vorstellen, dass man so die Überschrift lauten könnte, bedingungsloser Regelsatz für alle oder sanktionsfreier Regelsatz von 590 Euro für alle. Das würde schon, denke ich, Aufmerksamkeit erregen. Und wir würden also, Jürgen und ich, Koordinatoren der AG BGE, würden da ganz gerne ein bisschen mitarbeiten. Dann glauben wir, dass das eine runde Sache wird. Ja, dann gab es am letzten Samstag eine sehr schöne BGE-Veranstaltung in Frankfurt, die sehr gut besucht war, also rund 80 Leute mit sehr guten Vorträgen, mit interessierten Gästen, eine wunderbare Atmosphäre. Das ist so ein ehemaliges Kloster, Jesuitenkloster mitten in der Stadt, also ganz tolle, wunderbare Atmosphäre. Hat uns allen sehr gut gefallen, auch den Gästen und auch nochmal ein Dank an Sebastian, der einen sehr schönen Vortrag gehalten hat. Es wurden auch einige Unterschriften gesammelt. Ich habe mal zwei Bilder reingesetzt. Da seht ihr, im zweiten Bild hat auch der Infostand und rechts liegen da die Unterschriftenzettel aus. Weiß allerdings auch jetzt nicht, wie viele das gewesen sind. Ja, das ist soweit von meiner Seite, was ich zu berichten habe. Wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Ja, habt ihr Fragen? Damit wären wir dann bei der Energiepolitik und Michael Berndt. Ja, Ingolf hat ja schon darauf hingewiesen, Er war ja bei einer der Antragskonferenzen zur Südostlink-Trasse. Es gab auch noch eine zweite in den letzten Tagen, auch mit dem Vertreter der AG. Darüber berichten kann ich noch nicht, weil ich unsere Mumble-Runde, die 8:45 beginnt, abwarten muss. Da werden die beiden, denke ich, über die Veranstaltung berichten. Es ist jetzt vor wenigen Tagen, vorgestern vorgestellt worden, der Jahresbericht der Bundesnetzagentur, der sich auch neben anderen Dingen mit dem Netzausbau beschäftigt. Und wir werden da wahrscheinlich eine Pressemitteilung noch rausgeben, das werden wir nachher auch im Detail besprechen. Und ansonsten laufen Arbeiten in der AG, vorbereitende Arbeiten für den Wahlkampf. Ja, vielen Dank. Gibt's Fragen an Michael? Das hört sich jetzt nicht so an, damit wären wir bei Annette und der Landwirtschaft. Ja, moin zusammen. Von mir ist nur zu berichten, der Antrag zur Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft ist auf dem letzten Landesparteitag in Niedersachsen am letzten Wochenende positiv abgestimmt worden. Dann hatte ich heute noch ein Interview beim Ostfriesischen Kurier, also unserem lokalen Blättchen hier. Und als Anlass habe ich genommen, dass ich jetzt die bundesweite Themenbeauftragung angenommen habe. Und in dem Zusammenhang konnte ich noch eben einfach mal darauf hinweisen, dass Landwirtschaft auch bei den Paraten eine Rolle spielt und Datenschutz auch in der Landwirtschaft ganz wichtig ist. Das ist fabelhaft. Dankeschön. Habt ihr Fragen an Annette? Ja, ich habe eine Frage. Liebe Annette, kannst du vielleicht auch den Link zu dem Antrag noch reinsetzen? Das würde mich interessieren. Ja, suche ich raus. Danke. Und wenn es geht, auch zu dem Interview. Das Interview war nur verschriftet. Das kommt noch. Das war nicht vertont. Ich erlaube mir dann doch noch einen kurzen Hinweis, weil das Plättchen ist eine der drei regionalen Zeitungen hier in Ostfriesland. Also nicht, damit kein Missverständnis entsteht, nicht ganz so klein, wie es eben klang. Okay, vielen Dank. Damit wären wir beim Datenschutz. Ich glaube nicht, dass Patrick heute da ist. Ich sehe ihn jedenfalls nicht. Dann tut der Dinge. Anja ist auf der Republika, das weiß ich. Die wird wohl heute nicht können. René, bist du da? Auch das hört sich nicht so an. Dann wären wir hier bei den Finanzen und Sebulino, den ich jetzt auch noch nicht gesehen habe, aber da steht was im Pad. Der ist auch auf der Republika. Eben, das habe ich mir schon gedacht. Okay, mit der AG Geldordnung ein Bildungsmumble zum Thema Fonds geplant. Am 24.05.2017 um 20.15 Uhr im NRW-Mumble. Was sind Fonds? Wie funktionieren sie? Welche Rechte und Pflichten haben die Beteiligten? Gut, damit wären wir dann bei Wirtschaft und Pavel Borodan. Pavel, bist du da? Ich sehe ihn auch nicht. Okay, der hat auch was ins Protokoll geschrieben. Teilnahme Kokomumble am vergangenen Freitag. Diskussion mit Bastian und Thomas wegen Konferenz im August. Kombination von Euvicon, Potsdamer Konferenz und Zukunftskonferenz. Und er ist heute kurzfristig in der Zeit zwischen 20 bis circa 21 Uhr durch einen anderen Termin geblockt. Er bittet dann Thomas oder Bastian, die Konferenzidee vorzustellen und zu beschreiben, wo Einsatz erforderlich wäre. Dann kommt doch bitte mal einer von euch ans Mikro und beschreibt das, aber bitte in aller Kürze. Also ich kann das auch episch machen, aber ich versuche mich kurz zu halten. Die Grundidee ist eigentlich die ganze Zeit schon da gewesen, dass wir versuchen, eine Kombination zu machen aus diesen drei Konferenzen, Konferenz, Zukunftskonferenz, weil wir uns angeguckt haben, festgestellt, es gibt überall Zusammenhänge. Das heißt, es wäre also wahrscheinlich eine Dreitageskonferenz, die stattfinden sollte, natürlich in Potsdam, die Potsdamer Konferenz, das hat diesen außenpolitischen Hintergrund, wobei ein Beginn wäre natürlich dann mit einer gemeinsamen und natürlich das Ende wieder auch mit gemeinsam. Dazwischen natürlich dann auch mit einzelnen Slots zu bestimmten Themen. Was uns natürlich fehlt, sind Referenten zum Beispiel für Wirtschaft. Und da müsste irgendjemand mal einen Hut drauf aufsetzen. Und der fehlt uns derzeit. Und auch Mitarbeiter, die da einfach mal für diesen Bereich aktiv sein würden. Weil wenn das da wäre, wäre der Rest wesentlich einfacher, weil für den Rest Zukunft und auch Potsdamer Konferenz kostet die bisherigen genannten hier manchmal nur einen Anruf, um andere zu aktivieren. Aber gerade für Wirtschaft fehlt natürlich hier aktive Mithilfe und natürlich auch irgendwo ein bisschen Unterstützung auch über die Landesverbände. Weil jeder von uns kennt Leute und die wissen, die da auch was machen könnten. Und wir haben uns also eine Deadline gesetzt, wenn wir innerhalb der nächsten 14 Tage niemanden finden, der hier auch noch aktiv mitarbeiten müssen möchte. Wir sind ja auch schon seit einer geraumen Zeit am Suchen. Dann fällt das für dieses Jahr flach, weil wir wollen es, wenn, komplett gemeinsam machen, alle drei gemeinsam, nicht irgendeine singuläre Veranstaltung und das Ganze auch versuchen, noch für den Bundestagswahlkampf zu nutzen. Wäre schön, wenn sich da noch jemand findet. Ansonsten kann man nur sagen, gestorben für dieses Jahr. Okay, habt ihr dazu Fragen? Das hört sich nicht so an. Thomas, ihr sorgt dann ja dafür, dass bei Besprechungen und so weiter und so fort die Termine dann auch rundgeschickt werden, ne? Wenn die Besprechungen stattfinden sollten, mit Sicherheit. Aber wir wollen in 14 Tagen, das ist die Federführung, hat die internationale Koordination hier übernommen. Wenn sich da nichts findet und niemand findet, und Pavel wollte wohl eigentlich das heute auch selber vorstellen, weil er auch noch ein paar Zusatzideen hatte, aber die kann ich jetzt nicht wiedergeben, weil das sind seine Gedanken. Aber wenn bis dahin jemand da ist, ein Thema durch. Wenn sich jemand findet, entweder bei Pavel, ja, bei Bastian oder bei mir, das hilft weiter. Mach noch mal eine Mail auf die PolGev-Liste. Das ist nicht ganz so flüchtig wie das Team PolGev hier heute Abend. Das kann und darf ich leider nicht tun. Dann sag's Pavel. Dann werden wir da, oder wir sollten es reinschreiben, dass Pavel noch gebeten wird, das zu tun. Das ist das Einfachste. Okay, dann tu das. Okay, dann wären wir bei Außen- und Sicherheitspolitik. Ist da jemand da? Die tun also Dinge. Bildung, Forschung, Wissenschaft. Michael. Ja, gibt nicht viel. Das Bundestagsprogramm haben wir ja auf dem BPT gemacht. Die NRW-Fraktion, beziehungsweise alles das, was wir im bildungspolitischen Bereich haben, wird ja gerade wunderbar im NRW-Wahlkampf verwertet. Ansonsten sind wir praktisch im normalen Betriebsmodus, dass wir auf die Schweinereien und Sachen reagieren, die gerade kommen oder zumindest versuchen zu reagieren. Ansonsten gibt's nichts Neues. Okay, dankeschön. Hat jemand Fragen an Michael? Dann gibt's jetzt einen Sammelaufruf für Queer- und Drogen- und Suchtpolitik. Das hört sich jetzt auch nicht wirklich so an, als ob da jemand da wäre. Die tun also auch Dinge. Dann sind wir bei Sonstiges. Haben wir Sonstiges? Ja, dann noch einmal kurz die Informationen. Koordinatorenkonferenz, da gibt's eine Website, da kann man sich dann auch informieren, wann die stattfindet. Dann, wenn ihr was mit Presse und Social Media habt, dann bitte mit Ansprechpartner an sgpresse@lists.piratenpartei.de. Am 15.05. um 20 Uhr ist wieder Marina Mambel. Da ist das Thema unter anderem neue Piratenkleider. Die Marina Kassel findet statt vom 16. bis 18.06.2017. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit, sich anzumelden. Der Link steht im Pad. Die internationale Koordination meldet, dass weitere Attachés gesucht werden. Das sind Menschen, die sich um die Connections zu jeweils bestimmten Ländern kümmern. International passieren viele Dinge, die wir vielfach gemeinsam bearbeiten müssten. Das geht nicht ohne Kontakte. Und ein kleines Team kann das alleine auch nicht vollumfänglich abdecken. Folglicherweise, wenn ihr eine mehr oder weniger exotische Fremdsprache sprecht und eventuell auch ein bisschen Connections habt in ein fremdes Land, weit von hier, dann meldet euch doch bitte bei der internationalen Koordination. Damit sind wir für heute am Ende der Sitzung. Es ist jetzt 20 Uhr und 59 Minuten. Ich schließe damit die Sitzung, mache meine Aufnahme aus. Falls noch jemand aufnehmen sollte, bitte auch ausmachen. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.